Zwischen Einschätzung behielt er, was die Ereignisse des heutigen Tages und Abends anbelangt, recht. Gleich in unseren ersten Beiträgen mehr zur Lage in Jugoslawien und zu den Beschlüssen der EG-Friedenskonferenz. Doch zunächst, guten Abend, meine Damen und Herren, mein Name ist Konstanze Bratzky und das sind unsere Themen heute Abend im Journal vor Mitternacht. Zeichen gesetzt. Der Bundespräsident besuchte Asylantenwohnheime in Bochum und Köln. Antrag angekündigt. CDU und CSU haben sich auf einer Klausurtagung über eine Initiative zur Grundgesetzänderung in Sachen Asylrecht geeinigt. Auf freien Fuß. Markus Wolf ist gegen Auflagen aus der Haft entlassen worden. EG-Beitritt beschleunigen. Das ist einer der Kernsätze der Regierungserklärung von Schwedens neuen Ministerpräsidenten. Tod im Paradies. Der Putsch auf Haiti zieht Gräueltaten nach sich. Einmischung geboten. Die KZE-Menschenrechtskonferenz hat ihre Arbeit beendet. Steirischer Herbst, ein Avantgarde-Festival mit der Uraufführung eines Boto-Strauß-Stückes und natürlich der Blick auf das New Yorker Börsenparkett und in die Kommentarspalten der Zeitungen von morgen. Jugoslawien steht jedoch, wie gesagt, wieder einmal an der Spitze unserer abendlichen Sendung und das gleich in mehreren Berichten. Das ist nötig, weil dieser Freitag wieder einmal typisch war für die Entwicklung in dem zerfallenen Land. In Den Haag sprachen die Politiker über Frieden und in Kroatien, dann machten die Militärs ernst mit ihren Angriffsdrohungen. Luftalarm in Zagreb, Schüsse auf Dubrovnik, das sind nur einige Details der Kämpfe. Thomas Gerlach mit einer Zusammenfassung. Das Verwirrspiel auf dem Balkan geht weiter. Allen Beteuerungen über einen Waffenstillstand zum Trotz dauerten die Gefechte wie gehabt an, nahm sogar die Zahl der Kampfschauplätze erneut zu. Zagreb erlebte ab dem Nachmittag gleich mehrere Luftalarme, die ersten seit mehr als 10 Tagen. Ein jugoslawisches Kampfflugzeug hatte am Stadtrand den Fernsehturm erfolgreich angegriffen. Die Detonationen waren weit zu hören und die Bescherung sahen die Menschen am Bildschirm, wo das Programm unterbrochen war. Nur 35 Kilometer von Zagreb entfernt, bei Sisak, lag ein Dorf den ganzen Tag unter Artilleriefeuer. Die Stadt selbst ist nach kroatischen Angaben von 2 Streubomben eines Kampfliegers getroffen worden. Luftangriffe gab es auch andernorts, so etwa rund um Dubrovnik, in Karlovac, Inovska, Novogradiska und Zadar. Die Führung der Luftwaffe bestreitet solche Einsätze auch gar nicht mehr und schlug heute ganz martialische Töne an. Laut Tanjug, der jugoslawischen Nachrichtenagentur mit Sitz in Belgrad, werde der Kampf fortgeführt, bis die faschistischen Kroaten besiegt seien. Zu den gleichen furchtbaren Vokabeln hatte in der vergangenen Nacht Jugoslawiens Verteidigungsminister Kadijević gegriffen, jener Kadijević, der heute in Den Haag mit den Präsidenten Kroatiens und Serbiens über Waffenstillstandsbedingungen verhandelt hatte. Während der Minister in der Generalsuniform versöhnliche Töne unter den Augen der EG anschlug, läuft in Belgrad die Kriegsmaschine auf Hochtouren. In Anwesenheit des Kadijević-Stellvertreters Brovet hat der serbische Block des Staatspräsidiums, wie befürchtet, die Teilmobilmachung angeordnet. An der Sitzung nahmen wie am Vortag die Vertreter aus Kroatien, Slowenien, Bosnien und Makedonien nicht teil. Dieses Quartett wollte sich am Abend auf der Adria-Insel Brioni treffen. Das Vorgehen des serbischen Blocks, der sich aus Serbien, Montenegro und den von Serbien gleichgeschalteten Provinzen Kosovo und Vojvodina zusammensetzt, steht nicht im Einklang mit der jugoslawischen Verfassung. Sie verlangt eine 5-Stimmen-Mehrheit im 8-köpfigen Organ. Ohne den nicht-serbischen Rest hat der Block jedoch ein angebliches Geheimpapier aus dem Strahlschrank gezaubert, wonach in Fällen der Bedrohung die Mehrheit der anwesenden Vertreter genüge. Die Abwesenden haben diese Maßnahme als illegal, als unverbindlich, ja sogar als Putsch abqualifiziert. Auf das serbische Lager hat die Kritik gleichwohl keinen Eindruck gemacht. Nun wurde heute Nachmittag auch die gesamtjugoslawische Bundesregierung diesem halbierten Staatspräsidium unterstellt. Schon gestern hatte das Serbenquartett das noch aus der kommunistischen Ära stammende Bundesparlament entmacht. Dieses wiederum will sich das nicht gefallen lassen und wird, wie schon länger geplant, kommenden Donnerstag zusammentreten. Aus Angst vor einem serbischen Eroberungskrieg auch im Süden berät das Parlament von Makedonien seit den Mittagsstunden einen Antrag, der die Neutralität der kleinen Südrepublik zum Ziel hat. Diese Neutralität soll dem Antrag zufolge die UNO garantieren. Von der Volksarmee verlangen die Makedonen, ihr Territorium zu verlassen. In serbischen Nationalistenkreisen gilt schon länger der Anspruch, Makedonien sei eigentlich Südserbien und Drohungen mit Krieg hatte es in den zurückliegenden Wochen mehrfach gegeben. In Bosnien, in Sarajevo, sind heute die ersten EG-Beobachter eingetroffen, 5 an der Zahl. Wenige Menschen sehen darin ein schlechtes Omen für die Teilrepublik Bosnien-Herzegowina.